Dann gehören die Touristen auch zu eurer Gruppe? Das ist ja ein abgekartetes Spiel. So ist es. Irgendwie wird das zu schnell aufgedeckt, finde ich. Wenn das Ganze ein Drehbuch sein soll, dann haben wir schon angefangen zu drehen, bevor der Autor fertig ist. Platz 5. Halt die Klappe! Du gehst jetzt heraus und du beendest Hail Caesar. Hail Caesar von Joel und Ethan Coen. Geh da raus und sei ein Star. Und zick nicht rum mit Kunst und Authentizität und so. Eddie Mannix, Josh Brolin, der Fixer, also der, der alles wieder reparieren muss in der Hollywood-Community der 1950er Jahre, also die realen und drohenden Skandale. Eddie weist seinen Star, George Clooney, in die Schranken. Hail Caesar, irgendwie Sittengeschichte des alten Studiosystems und irgendwie tiefe Verbeugung vor einer Ära. Wo im Coen-Film die Grenze zwischen Satire und perfekt ausgestatteter Wiederbelebung alter Hollywood-Zeiten verläuft, wo also die Gebrüder böse blicken oder nostalgisch schwelgen, das wird nie ganz klar. Schön, aber auch ein schönes Nichts. Platz 4, The Revenant, der Rückkehrer von Alejandro González Iñárritu. Neue Mode bei Filmkritiker und Party-Talk. Revenant und Iñárritu und DiCaprio-Bashing. Klappe. Augen auf. Meisterwerk. Platz 3. Dirty Grandpa von Dan Mazer. Wer möchte nicht in Ehrfurcht erstarren, wenn von ihm die Rede ist? Er war der Pate, der Taxi-Driver war Al Capone, der wilde Stier. Er war. Aber was hat dieses Schaudern noch mit den aktuellen Rollen zu tun, die Robert De Niro heute mit über 70 Jahren im Kino spielt? Mit seiner Rolle beispielsweise als verrenteter Witwer auf Sauf-, Kiff- und Sextour an der Seite seines Enkels. On the road muss der Enkel in Dirty Grandpa mit der zukünftigen telefonieren. Opa immer dabei. Ich muss sie auf Lautsprecher stellen. Sag nichts. Ich sag kein einziges Wort. Jason Richard Kelly, der Sohn von Dr. Smegma von Pflaumenschlecker, Furz und Arschstöpsel. Okay, wer ist da? Pflaumenlecker, Furz und Arschstöpsel. Tja, solche Dialogzeilen hat Robert De Niro als versauter Großvater zu liefern. Dirty Grandpa zeigt De Niro an einem Punkt, wo man lieber nicht daran denken möchte, dass dieser Schauspieler als der Größte seiner Generation galt. De Niro spritzt auch einer jungen Frau im Bikini, die seine Enkelin sein könnte, Sonnenmilch zwischen die Brüste. Ja, Metapher für Sperma. Verstanden. Ups, das passiert mir sonst nie. Echt? Mir passiert das nämlich dauernd. Irgendwann hat Robert De Niro einmal die Bemerkung fallen gelassen, er möge seine eigenen Filme nicht ansehen, er schliefe dabei ein. Das geht mir inzwischen auch so. Bei Dirty Grandpa allerdings nicht, weil der gähnenden Langeweile das Fremdschämen in die Quere kommt. Platz 2, Deadpool von Tim Miller. Sie macht eine Superheldenlandung. Wartet ab. Superheldenlandung. Das geht richtig auf die Knie. Total ungesund, aber die machen das alle. Ex-Söldner wird zum Superhelden und haut aus Rache alles in Klump. Kontrapunkt zum Superhelden-Roboter-Comic-Verfilmungskino, die Bemerkung von Pedro Almodóvar. In Europa mache man zum Glück billigere Filme. Deshalb, so Almodóvar, können wir über unser Umfeld erzählen. Meine Filme passieren in Küchen, in Bade- und Schlafzimmern. Welche, meine Verlängerung jetzt hier von Almodóvar, am Ende der Szene nicht reflexartig in die Luft gejagt werden. Tja, damit der Kinogängeraffe den Zucker bekommt, den er angeblich haben will. Ryan Reynolds hatte übrigens vor der Verwandlung in einen Superhelden Krebs. Krebs Nummer 2 in den heutigen Charts. Benoit Krebs. Und er hat eine Phimose. Auf Platz 1, der geilste Tag von Florian David Fitz. Ich brauche mein Morphin, das kriege ich denn nie rein. Ohne mein Morphin, da kriege ich Panik, das ist eine absolute Katastrophe. Krank war Florian David Fitz in Vincent will mehr, Tourette-Syndrom. In Hin und Weg ist er auch der Vergänglichkeit anheimgegeben und in Der geilste Tag hat er, naja, Hospiz, baldiger Tod. Also dann nochmal los, mit Matthias Schweighöfer, auch todkrank. Schön. Irgendwie hat man das Gefühl, das schon zigmal gesehen zu haben. Also, dass die Todgeweihten mit Cabrio à la Til Schweiger und Jan-Josef Liefers on Heaven's Door knocken. Wo das Hollywood-Kino Serien und Franchises von der Stange liefert, da liefern Schweighöfer und Fitz seriell diese »Ich zeig mal, wie gut ich einen Todkranken spielen kann« Performances. Da sage doch mal einer übers deutsche Kino »Die Hoffnung stirbt zuletzt«, denkste. Ist inzwischen auch viel Geld im Spiel. Schön, aber leider merkt man das.